Den Kopf noch in den Federn, den Arm um meine Braut. Da hör ich aus dem Radiowecker Disco-Sound. Mein Auge tastet nach der Uhr, ich zähle die Sekunden. Verflucht nochmal, warum hat man die Stempeluhr erfunden? Oh Mann! Die Bürste an den Zähnen, Mensch, ist das Wasser kalt. Und mein Spiegelbild sagt mir, du wirst allmählich alt. Schnell noch eine Dusche, die Haare durchgekämmt. Hey Mädchen, schalt die Träume ab, ich hab verpennt. Frühschicht, ich muss zur Frühschicht. Ich eile aus dem Haus zur Haltestelle hin. Frühschicht, ich muss zur Frühschicht, denn zu spät zu kommen ist bei mir nicht drin. Frühschicht, ich muss zur Frühschicht, warum muss heute auch schon wieder Montag sein? Frühschicht, verdammte Frühschicht, doch ohne Arbeit kommt auch keine Kohle rein. Frühschicht, ich muss zur Frühschicht, denn ohne Arbeit kommt auch keine Kohle rein. Mit Öl verschmierten Händen, 8 Stunden jeden Tag, feg ich 10.000 Schrauben aus dem Automat. Gleich hinter der Maschine, aus einem Transistor, da haut ne dufte Nummer auf mein geplagtes Ohr, oh Mann. Die Zeit vergeht nun schneller, der heiße Rhythmus siegt. Mein müdes Auge sieht jetzt, wie der Zeiger fliegt. Schnell rein in die Klamotten, ne Currywurst im Stehen. So geht das Tag für Tag, wie soll das weitergehen? Frühschicht, ich muss zur Frühschicht, ich eile aus dem Haus zur Haltestelle hin. Frühschicht, ich muss zur Frühschicht, denn zu spät zu kommen ist bei mir nicht drin. Frühschicht, ich muss zur Frühschicht, warum muss heute auch schon wieder Montag sein? Frühschicht, verdammte Frühschicht, doch ohne Arbeit kommt auch keine Kohle rein. Frühschicht, ich muss zur Frühschicht, denn ohne Arbeit kommt auch keine Kohle rein. Denn ohne Arbeit kommt auch keine Kohle rein. Denn ohne Arbeit kommt auch keine Kohle rein. Kommt auch keine Kohle rein.